dass ihr Ausgangspunkt ein Stück achtlos weggeworfener Zivilisationsschrott ist, der wiederum in den Augen der Bewohner der damals sogenannten Dritten Welt ein begehrtes Luxusgut darstellt, ist sicher erzählerisch so gewollt. Doch die Frage, warum die einen durch die Colaflasche reich werden, andere nur von ihr träumen können und manche überhaupt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, ist viel größer, als man zunächst glauben mag. Denn nur eines ist dem Menschen langfristig noch unerträglicher als Zufall: unerklärliche Ungerechtigkeit. Die wohl einflussreichsten Erzählungen waren deshalb lange Zeit die Religionen, denn sie organisierten und legitimierten ungleich verteilte Macht und Herrschaft in einem kulturübergreifenden, historisch-zivilisatorischen Ausmaß und behielten zudem die Kontrolle über jede Transzendenz. Im Europa der Aufklärung bekam sie aber Konkurrenz, und zwar vor allem durch zwei Newcomer, welche den Zufall besser beherrschten als die Religion, die ihn nur als Gottes Wille hinnehmen konnte, den Roman und die Wirtschaft. Beide hängen wiederum enger zusammen, als man denken könnte. Für den Literaturwissenschaftler und Philosophen Josef Vogel hat der Roman, der im 18. Jahrhundert als literarische Gattung in Europa populär wurde und sich bald zum Leitmedium der Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und seinen sozialen Zusammenhängen entwickelte, zuerst eine aleatorische Funktion, also eine den Zufall einhegende. Statt von Zufällen und willkürlichen göttlichen Fügungen gesteuert, durch ihre eigene Geschichte zu stolpern, handelten die Figuren des Romans nun nach inneren Antrieben. Gleichzeitig etablierte der Roman das wirtschaftende Subjekt. Ein sehr frühes Beispiel für diesen Übergang ist Fortunatus, das als erster deutscher Prosaroman gilt. Der 1509 gedruckte, von einem unbekannten Verfasser stammende Text dreht sich erstens um eine günstig zu stimmende Glücksgöttin und ihren titelgebenden Jünger. Zweitens um dessen schrittweise Entwicklung vom bloßen feudalen Untertanen zum selbstständigen Kaufmann. Drittens bietet er eine buchhalterisch anmutende Bestandsaufnahme der wichtigsten Handelsrouten, Währungen und Handelswaren, mit denen der Held Fortunatus in Berührung kommt.